Hier sind die Lokalnachrichten auf Radio Mittelweser am Montagmorgen mit folgenden Schlagzeilen. Tag der Neubürger, schwerer Verkehrsunfall auf der B214 und Langendamm wird Dritter. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am frühen Samstagvormittag ereignete sich auf der B214 Steimke in Fahrtrichtung Nienburg kurz vor der Abzweigung Sonnenborstler Weg ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der mutmaßliche alleinbeteiligte 26-jährige Pkw-Führer von der Fahrbahn nach rechts ab. Dabei rutschte er in den Graben und stieß gegen 3 am Waldrand stehende Bäume. Das Trümmerfeld erstreckte sich auf über 140 Meter. Der verletzte Fahrzeugführer wurde mittels Rettungswagen in eine Klinik nach Hannover gebracht. Am Samstag fand im Vestibül des Nienburger Rathauses der Tag der Neubürger statt. Bereits zum 4. Mal hatte die Stadtverwaltung Neu- und Alt-Nienburger zu einem abwechslungsreichen Tag eingeladen. Ein buntes Programm aus zahlreichen Infoständen, kulinarischen Angeboten und Musik zog wieder zahlreiche Gäste ins Vestibül. Organisatorin Cornelia Kramer zog ein positives Fazit. Ja, das muss ich sagen. Ich habe eben gerade ganz viele fröhliche Gesichter und lautere Stimmen als zuvor gehört. Und wenn ich in diese strahlenden Gesichter der Erwachsenen, aber auch hauptsächlich Kinder gucke, können wir als Stadt Nienburg nur sagen, es war eine tolle Veranstaltung. Und durch die Unterstützung der vielen, vielen Vereine, Institutionen und Gruppen ist es uns gelungen, unseren Neubürgerinnen und Neubürgern die Stadt näher zu bringen. Das Bürgerbeteiligungsprojekt Stolzenau packt an, stellt am Mittwoch seine bisherigen Ergebnisse vor. Alle Bürger sind um 19 Uhr in die Stolzenauer Grundschule eingeladen. Auch zukünftige Projekte sollen vorgestellt und diskutiert werden. Und wir kommen zum Sport. Der Dartclub Langendamm nahm am Wochenende beim DDV-Verbandspokal teil. Das erste Ziel in Form des Halbfinales konnte erreicht werden. Nach einem 6:6 gegen Bochum folgte ein 8:4-Sieg gegen Zweibrücken. Im Halbfinale war dann aber Endstation. Auch hier stand es zunächst 6:6 unentschieden gegen Kelheim. Das entscheidende Teamgame ging dann aber verloren. Nichtsdestotrotz, Langendamm erreicht somit einen guten dritten Platz. Das waren die Lokalnachrichten auf Radio Mittelweser am Montagmorgen mit mir, Philipp Kessler.